Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still graphic, Titan North in the complete defense, brilliant stuff, all is got in for the goal of the season. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, Freunde des Wölferadios, willkommen auch zur aktuellen Ausgabe heute. Ja, Abstiegskampf ist angesagt, würde ich mal sagen, denn um nichts anderes kann es gehen, als jetzt schnellstmöglich irgendwelche Punkte zu sammeln, um da unten rauszukommen. Aber wie soll's gehen? Und ich habe ehrlich gesagt nicht so den Schimmer, ganz, ganz viele Fans auch nicht, die dann am Wochenende auch ihrem Ärger dann lautstark Luft gemacht haben, während und nach dem Spiel gegen Leverkusen. Darüber wird zu reden sein, unter anderem auch mit meinem ersten Gast, Roy Preger, VfL-Vereinslegende. Eigentlich wollte ich ihn so schön zu 20 Jahren Bundesliga befragen, aber nein, wir müssen natürlich auch über das Aktuelle reden. Und dann wird es besser gegen Freiburg, den SC. Die sind gut drauf, die haben mehr geholt als eigentlich erwartet. Und darüber spreche ich mit Sven Metzger vom Füchsle-Talk. Im Blickpunkt. Ja, es war halt ein unglaubliches Gefühl. Ich habe mir das gar nicht vorgestellt, als ich schon im Kader war, was schon eine riesen Ehre für mich. Und ja, dass ich da noch reinkomme, war natürlich überragend, aber leider haben wir halt verloren. Das überwiegt jetzt. Ich habe es erst gar nicht realisiert. Bin zur Bank durchgelaufen und war schon überall ein bisschen gekribbelt, aber auch Vorfreude halt. Und ja, als ich drauf war, ist halt wie jedes andere Spiel bei den Amateuren auch. Ist ein Spiel und man versucht das Beste zu geben, aber leider jetzt nicht geklappt. Nicht allen wird dieser junge Mann was gesagt haben vor dem Spiel am vergangenen Samstag gegen Leverkusen. Gleich zu Beginn ist er reingekommen für den verletzten Robin Knoche und die Rede ist von Hendrik Hansen. Und es ist sehr, sehr schade, dass das Bundesliga-Debüt dieses jungen Mannes so untergegangen ist, sozusagen im Strudel der Ereignisse. Denn Hendrik ist ja ein echter Wolfsburger, in Reislingen das Fußballspielen gelernt und jetzt in der Bundesliga. So viele haben wir davon nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Hendrik, ich feiere dich ganz hart, wie es so schön auf Neudeutsch heißt. Denn du bist ja letztendlich auch ein Versprechen auf bessere Zeiten. All das, was immer wieder gefordert wird, auch im Umfeld und von den Fans und so weiter und so fort. Wir wollen Leute aus dem eigenen Nachwuchs in die Bundesliga ranführen. Ja, das ist gelungen in dem Fall. Und auch wenn wir das Spiel verloren haben, es war dein großer Moment. Sei stolz drauf. Ich hoffe, du konntest ihn im Nachhinein doch noch ein bisschen genießen. Das darf nicht zu kurz kommen, gerade auch in diesen Zeiten, dass wir uns daran erinnern, dass sowas echt keine Häufigkeit besitzt oder keinen Anspruch auf Regelmäßigkeit, dass jemand aus unserer Stadt dort auflaufen kann für die Wölfe. Das ist etwas, ja, was es noch nicht so häufig gegeben hat und das sollten wir uns immer vor Augen führen und entsprechend, ja, ein dicker Applaus. Ich bin jetzt hier leider alleine, ja, aber trotzdem danke, Hendrik, dass du dich reingeworfen hast. Debüt war auch aus meiner Sicht durchaus zufriedenstellend, gab so ein, zwei kleine Wackler, was aber normal ist, aber insgesamt würde ich sagen, war ein solides Debüt jetzt auch aus sportlicher Sicht und die Symbolik und die Symbolkraft, die ist ja noch etwas höher für mich einzusortieren. Doch es ist klar, dass ja, nachdem wieder mal kein Heimsieg geglückt ist, obwohl die Chancen durchaus da waren, das Ding vielleicht ein kleines bisschen ja, konzentrierter, mit noch mehr Engagement über die Runden zu bringen, ja, da ist das fast dann sozusagen übergelaufen. Und die Fans haben ihrem Ärger jetzt dann auch lautstark Luft gemacht. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es überhaupt mal sowas gab wie ein Aufmarsch in den letzten Jahren, quasi vor dem Marathontor. Und ja, dass quasi die Stimme des Spiels sich so angehört hat. Scheiß Millionäre! Wir sind ein scheiß Millionäre! Wir sind Wolfsburg, ihr und ihr nicht! Wir sind Wolfsburg und ihr nicht! Wir sind Wolfsburg und ihr nicht! Ja, so entleert sich der Zorn der Fans. Die Mannschaft wurde gefordert, die Mannschaft kam raus. Es wurde Tacheles geredet, auch hinterher nochmal. Ihr habt wahrscheinlich das längere Schreiben der aktiven Fanszene auch verfolgt. Und da wurde ja auch dann nochmal gesagt, dass man sich ja sozusagen tief in die Augen geschaut hat und nochmal jetzt sozusagen alles versuchen will und gewisse Sachen natürlich einfordert, logischerweise, aber man auch weiter unterstützen will. Und ja, darum kann es jetzt auch letztendlich nur gehen, weil was soll denn jetzt noch kommen? Ich habe es im Wolfsburger geschrieben. Das nächste ist, glaube ich, irgendwo noch Hausbesuch oder Steine schmeißen oder so. Und das wollen wir ja alle nicht, beziehungsweise ganz ehrlich, Leute, dann wäre ich auch raus. Also bei so einer Aktion, da hört es dann auch irgendwo mal auf. Und es muss schon sehr weit kommen, dass gestandene Profis da auch stehen mit, ja, feuchten Augen sozusagen und sowas auch noch nicht erlebt haben und sozusagen auch der Verzweiflung nahe sind. Und der Punkt ist der, Marcel Schäfer hat es dann auch nochmal geschrieben und gepostet, wir haben die Botschaft verstanden, Valerian Ismael hat gesagt, wir haben die Botschaft verstanden, Diego Benaglio hat gesagt, wir haben die Botschaft verstanden, also die Botschaft haben alle irgendwie verstanden, jetzt müssen dann auch mal letztendlich Taten folgen, aber was ich eigentlich sagen wollte, Marcel Schäfer hat geschrieben, ja, wir kommen da nur gemeinsam und mit der Unterstützung der Fans raus und genau, ja, darum kann es jetzt auch nur geben, weil wie gesagt, viel mehr Möglichkeiten haben wir nicht, man ist viel mehr in Vorleistung getreten aus meiner Sicht, als es ja, die Mannschaft auch verdient hatte letztendlich. Man hat immer offensiv und positiv supportet und versucht und gemacht und getan. Nichtsdestotrotz kann man sich natürlich auch selber nochmal hinterfragen und sagen, muss denn jeder Fehlpass bepfiffen werden oder so? Da ist auch nicht gerade dann von höherer Sicherheit bei der Mannschaft zu träumen, sagen wir es mal so. Ich glaube, da sollten wir auch uns alle auch im Stadion dann nochmal hinterfragen, ob es dann der richtige Weg ist oder ob man vielleicht doch nochmal mehr Kredit auspackt für die Mannschaft, denn ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was man jetzt machen sollte. Wenn ich Parolen lese, wie ja am besten alle rausschmeißen, alle verkaufen, alle auf der Tribüne, ja, wer spielt denn dann letztendlich noch? Und letztendlich, wir haben nun mal diese Mannschaft und diese Mannschaft müssen wir jetzt sozusagen durch diese Krise mit durchtragen und letztendlich geht es ja auch um den Verein und auch um die Existenz in dieser ganz besonderen Bundesliga-Saison. Deswegen kann man auch mal den Appell nochmal starten, ähnlich wie die Vertreter auch der aktiven Fanszene ja gemacht haben. Nicht vorbehaltlos, natürlich, weil letztendlich ist die Mannschaft in der Bringschuld, das ist ganz klar und gar keine Frage, aber letztendlich müssen wir auch nochmal gucken, dass wir das Optimale aus uns rausholen, auch wenn es momentan natürlich schwerfällt und es hilft ja nichts, wir müssen weiter nach vorne schauen, Freiburg steht vor der Tür, dann kommt ein schweres Heimspiel gegen Schalke, das sind alles Partien, die kannst du auch ja, mit 0 Punkten abschließen und dann brennt richtig der Baum, vielleicht haben wir dann auch ein bisschen mehr Klarheit, was die Trainerfrage angeht, da wird ja auch einiges diskutiert. Bei einigen wird mir Angst und Bange, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ich will mich nicht von vornherein gegen gewisse Namen aussprechen, aber ob es jetzt ein Bruno Labbadia sein muss oder ein André Villas-Boas, alles, was da gehandelt wird, das kann ich alles nicht beurteilen. Ich habe das vielleicht auch gemerkt in der Vergangenheit, ich will mich gar nicht so sehr an Spekulationen beteiligen, gerade auch hier im Wölferadio, weil meistens hast du es ausgestrahlt, dann ist das schon wieder veraltet. Deswegen darauf einzugehen, das überlasse ich gerne dann auch den entsprechenden Foren, da ist man immer ein bisschen ja, schneller mit dem Finger sozusagen und das, man kann auch dann auf die aktuellen Sachen da reagieren, die da sozusagen passieren, aber ich weiß halt nicht, ob die Namen, die da tatsächlich gehandelt werden, ob das uns so voranbringt, wie es jetzt der Fall sein müsste, aber ich sag's auch ganz ehrlich, ich bin da weder in der Verantwortung, noch bin ich derjenige, der da die Lösung parat hat. Das maße ich mir echt nicht an. Ich weiß aber bei ganz, ganz vielen Äußerungen, die ich auch jetzt in den letzten Tagen und Wochen gelesen habe, dass es auch nicht der Weg sein kann, sozusagen alles niederzubrennen, alle rauszuschmeißen, vom Management bis zu den Verantwortlichen bei VW, beziehungsweise dann auch bei der Mannschaft. Das sind alles so Wege, da finde ich mich nicht so ganz wieder, muss ich ganz ehrlich gestehen. Auch wenn es natürlich klar ist, dass gerade auch in der Enttäuschung ganz viele Sachen geäußert werden, wenn man ein bisschen mit Abstand da drauf schaut, weiß man, dass eigentlich, dass das gar nicht so richtig alles machbar ist, beziehungsweise das ganze Chaos vielleicht noch verschlimmern würde. Wie gesagt, es ist etwas ja konfus, die ganze Geschichte, und man weiß auch nicht so genau, wie geht es jetzt raus aus dem ganzen Schlamassel. Ich bin der Meinung, es geht tatsächlich nur gemeinsam, da gehe ich absolut d'accord, gerade auch mit Marcel Schäfer und Diego Benaglio. Das muss unser Ziel sein, beziehungsweise es kann gar kein anderes Ziel sein, weil was ist das Ziel sonst? Gehen wir nicht mehr hin, feuern wir nicht mehr an, pfeifen wir schon quasi, wenn die Mannschaft aufläuft. Es sind für mich alles keine Optionen, ehrlich gesagt, weil dadurch glaube ich nicht, dass es besser wird letztendlich. Ich denke, wir haben gut daran getan und die Fans haben auch gut daran getan, die Mannschaft aus ein bisschen aus der Komfortzone zu locken, so ein bisschen aus dem Elfenbeinturm, aus dieser Wohlbehütetheit des Profidaseins in Wolfsburg und mal zu zeigen, hier muss man auch ein bisschen was tun für sein Geld. Und das fand ich vollkommen richtig. Letztendlich ist es ja auch friedlich abgelaufen, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass wenn dann ein Jungprofi Anfang 20 steht und da steht auf einmal ja eine gewisse Anzahl an Fans davor, dass man da ein bisschen anfängt nachzudenken, ob man denn tatsächlich alles gegeben hat. Ich bin dahingehend ein positiv denkender Mensch und hoffe, dass das tatsächlich das bewirkt hat, was wir uns alle letztendlich erhoffen, dass es tatsächlich auch mal Klick gemacht hat und dass vielleicht auch ein bisschen die Verkrampfung auch gelöst wird in den nächsten Spielen, weil ich glaube nicht, dass, oder ich will es mir gar nicht vorstellen, dass es den Spielern komplett scheißegal ist oder im Großteil der Spieler, was hier in Wolfsburg passiert. Das kann ich und möchte ich mir nicht vorstellen und deswegen müssen wir weitermachen, ja, weil sonst, glaube ich, geht die ganze Sache noch eher den Bach runter, als wenn wir es zumindest versuchen. Und wir müssen genauso kämpfen, wie wir es von der Mannschaft letztendlich auch erwarten. Und wie die Mannschaft vielleicht wieder in die Erfolgsspur finden könnte, habe ich auch besprochen mit meinem ersten Gast. VfL intern. Ja, und den jungen Mann, den ich jetzt am Telefon habe, den brauche ich natürlich nicht vorzustellen, jedenfalls nicht den Wolfsburg-Fans. Und zwar ist das unsere VfL-Legende, hallo, Roy Präger. Guten Morgen. Roy, eigentlich wollte ich mit dir über schöne andere Dinge reden, aber wir müssen natürlich bei der aktuellen Talfahrt nochmal über die sportliche Situation reden. Wie bewertest du die denn? Ja, ich glaube, damit die sportliche Situation nicht gerade lustig ist für jeden hier bei uns im Verein und nicht gerade uns froh stimmt, weil ich glaube, die Mannschaft ist zurzeit nicht gut drauf, spielt keinen guten Fußball und die Ergebnisse stimmen nicht und das ist natürlich für uns, für die Verantwortlichen im Verein, natürlich auch für die Geschäftsstellen, Mitarbeiter nicht lustig und wir hoffen, damit es jetzt demnächst wieder irgendwann aufwärts geht. Jetzt ist viel geschrieben, viel diskutiert, viel abgewogen worden, welche Möglichkeiten, welche Erklärungen es denn gibt. Hast du denn eine Erklärung, wie es denn so weit nach unten gehen konnte, bis auf Platz 16? Gut, im Endeffekt sind wir ja auch von, ich kann ja bloß für uns sprechen, die Geschäftsstellenangehörigen oder meine Person, wir sind ja relativ weit weg von ihnen geschehen. Lizenzfußball, ja, wir sind zwar im gleichen Verein, aber im Endeffekt sind ja die Verantwortlichen da oben, die müssen ja diese Sachen dann entscheiden, die müssen diese Sachen auch beurteilen können. Ich kann nur von meiner Seite sagen, damit wir zurzeit keine gute Mannschaft auf dem Platz haben, die jetzt dort den gemeinsamen Weg geht, wo man eigentlich hin will. Ja, jeder macht sein kleines Hütchen, jeder versucht die Sachen so umzusetzen, wie sie gerade kommen, ja, aber so ein Führungsstil in der Mannschaft, ja, der unbedingte Wille und das zeigen, was man kann, ja, das sehe ich zurzeit nicht und wie gesagt, man muss abwarten, wie es weitergeht, ja, im Endeffekt ist ja so, ja, alle hoffen, damit man jetzt gemeinsam diesen Schritt geht, den nächsten Schritt geht, ja, aber wie auch gesagt, Worte sind jetzt auch genug gefallen, man muss wirklich mal sehen, damit man sagt, okay, diese Richtung wollen wir gehen, gemeinsam, ja, mit der Mannschaft, die Mannschaft muss vorangehen, die Mannschaft muss zeigen, damit sie jetzt auch dazu in der Lage ist, ja, eben auch gute Ergebnisse zu bringen, ich sag mal, die Spiele waren jetzt nicht mehr gut gewesen, auch von der Qualität her nicht, aber die Spieler haben ja die Qualität. Und wenn die Spieler die Qualität haben und das nicht abrufen, ja, dann muss man mal fragen, warum sie nicht abrufen, aber dafür haben wir ja die Verantwortlichen und die kümmern sich ja darum und das wird sich alles schon sicherlich geben. Die Situation ist prekär, die Situation ist auch, wie gesagt, nicht lustig, ja, weil im Endeffekt ist so, die Mannschaft muss arbeiten, die Mannschaft muss Vollgas geben und alle müssen mitziehen, ja, aber im Endeffekt muss die Mannschaft vorangehen und dann ziehen auch alle mit. Was hättet ihr denn früher gemacht, um diese Geschlossenheit herzustellen? Was wären da die Mechanismen gewesen? Wäre da einen trinken gegangen oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich glaube, jede Mannschaft, jeder Team oder jede Mannschaft, die in der Bundesliga spielt oder gespielt hat oder wie unsere Person jetzt von der Tradition zum Beispiel oder auf ehemalige Spieler, ja, sind die Situation anders angegangen. Also wir haben uns zusammengesetzt, haben uns dann auch die Meinung geteilt, aber das ist früher gewesen. Ja, ich weiß nicht, wie jetzt die Zusammensetzung ist innerhalb der Mannschaft. Ja, im Endeffekt gab es bei uns Führungsspieler, die vorangegangen sind, die dann auch mal ein Zeichen gesetzt haben innerhalb der Mannschaft. Ja. Und ein Zeichen auch im Training gesetzt hat, ja, wo es dann einfach darum geht, damit man sagt, okay, dieser Weg ist unser eingeschlagener Weg und wer nicht mitzieht, ja, der hat bei uns in der Mannschaft nichts zu suchen. Und das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ist Bundesliga, ja, jeder Einzelne muss seine Fähigkeiten einbringen, jeder Einzelne muss dafür da sein, damit er der Mannschaft unterstützt, ja. Und wie gesagt, ich hoffe, damit dort eben, ja, vielleicht die alten Tugenden wieder einsetzen. Ja, klar, kämpfen tun wir alle, aber wirklich dann mal 100% Vollgas geben und wirklich alles für den Verein tun. Okay, ganz anderes Thema. Weißt du eigentlich, was morgen vor 20 Jahren gewesen ist? Klar, das würdest du dir erzählen, keine Ahnung. Da habt ihr auf dem Weg zum Aufstieg 0-1 in Unterhaching verloren. Das ist lange her. Hast du da noch irgendwelche Erinnerungen dran an das Spiel, beziehungsweise auch an den Rest der Saison dann? Na gut, Unterhaching ist ja auch so ein Thema. Die Busfahrt lang hin nach München, ja, dann die Übernachtung, aber die Busfahrt zurück nach dem 0-1, ja, wo wir auch nicht, glaube ich, nicht gut gespielt haben, die war noch länger, ja, aber im Endeffekt war auch so gewesen, damit wir da eben dann auf die 2 Stunden haben wir dann Ruhephase, ja, konnten uns nochmal mit dem Spiel auseinandersetzen, aber im Endeffekt haben wir uns dann auch zusammengesetzt und haben dann nochmal darüber diskutiert im Bus, ja, und ich glaube, da waren so 6-7 Mann, die nicht geschlafen haben, die ganze Fahrt nicht, das werde ich auch nie vergessen, wir haben unser Spielchen gespielt, ja, und am Morgen, als wir angekommen sind, war gleich auslaufen, ja, und da hat uns der Busfahrer aus dem Bus geschmissen, weil wir dann immer noch dort gesessen haben und irgendwelche Spielchen gespielt haben. Ja, gesagt, jetzt ist Schluss, hier raus mit euch. Dann sind wir ausgelaufen und dann ging es ihm weiter. Ja, die Situation war ja damals auch für uns uns neu. Ja, wir haben eine, klar, wir haben ein paar Unentschieden gehabt, glaube ich, dann haben wir eins verloren in Unterhaching, aber es geht ja auch weiter. Ja, der Endeffekt, das nächste Spiel kommt und da haben wir uns dann auch vorbereitet. Ja, bis hin dann zum legendären Aufstieg. 20 Jahre ist das jetzt her, 20 Jahre Bundesliga sozusagen. Du hast ja auch kräftig mitgefeiert beim Fanfest, beim Fanmarsch bist du vorne wegmarschiert. Was ging dir da alles so durch den Kopf? Wie schon vor Ort gesagt, also für uns war das natürlich, für die Leute, die dabei waren, auch ehemalige Spieler, war natürlich eine schöne Veranstaltung, ja, weil wir auch mal den Hintergrund der Fans sehen konnten, ja, wie die Fans arbeiten, was die so organisieren, wie das alles abläuft. Ja, der Fanmarsch war super gewesen, ja, die ganze Stimmung war super gewesen und wir durften dann auch für uns vorne nochmal bedanken, durften nochmal eine Humbe anstimmen. Also für uns war das eine einzigartige Situation, die wir so noch nicht erlebt haben, also ich persönlich noch nicht erlebt habe, ja, die anderen Kollegen auch noch nicht. Und alle waren danach sehr, sehr, sehr begeistert von unseren Fans, aber auch von dem Ablauf, von der Organisation, wie das alles so abläuft. Ja, und da muss man immer mal den Hut abziehen vor den Leuten, die da eben solche großen Fanmarsche organisieren oder die Kurs organisieren, weil da steckt so viel Arbeit drin. Und wenn man das selber nicht miterlebt hat, ja, als Spieler und jetzt hinter die Kulissen mal gucken kann, ja, das ist schon also ein großes Kompliment von unserer Seite nochmal. Das war eine hervorragende Arbeit. Gibt auch schöne Bilder von dir, wie du mit dem Megafon vor dem Fanmarsch Humba machst und so weiter und so fort. Werden wir bestimmt im Film Hashtag 20 dann auch wiedersehen. Ich habe einige Fanfragen mitgebracht für dich, Roy. Und zwar gibt es einige Fans, die ein bisschen was wissen wollten. Nämlich unter anderem User Martin, der fragte, ob dir die Umstellung sozusagen nach der Profikarriere, ob dir das schwer gefallen ist, sozusagen zurück ins normale Leben. Also für mich war das kein Problem, weil ich glaube, dann nach meiner aktiven Karriere habe ich das große Glück gehabt, konnte mich als Praktikant hier beim VfL Wolfsburg einsetzen, ja, und konnte dort aber auch gleichzeitig noch mit der Mannschaft arbeiten. Das heißt, ich war ja so ein bisschen der Übergangsprofi, der vom Spielfeld direkt zum Schreibtisch gewechselt ist und konnte aber noch nebenbei noch trainieren, auch meinen Körper nochmal abtrainieren, und deswegen ist es mir relativ einfach gefallen. Und man muss auch sagen, damit meine Zeit dann auch relativ schnell vorbei war, ja, mit 34 ist man dann auch im Alter, wo man sagt, man muss irgendwo nicht mehr irgendwo hinwechseln, weil man die Leistung sowieso nicht mehr abrufen kann. Und man muss einfach mit dem Kopf dann auch klar werden und muss sagen, ja, das reicht nicht mehr für die Bundesliga, das reicht nicht mehr für die dritte Liga oder für die zweite Liga, sondern reicht nur noch für den Schreibtisch. Und dort muss man sich wieder qualifizieren neu. Ja, ich habe mich dann als Praktikant beworben beim VfL Wolfsburg, durfte eine Stelle in der Presseabteilung machen, ja, und habe mich da wieder ganz normal nach oben gearbeitet, wie jeder andere normale Bürger auch, der arbeiten muss, habe ich mich dann nach oben gearbeitet und jetzt über Teammanager, über die Marketingabteilung, und jetzt bin ich Leiter der VfL Fußballschule und bin mit dem Job natürlich auch zufrieden. Also kein Problem mit der Umstellung, ja, ich bin noch alte Herren und Traditionsmann, das ist auch unser Steckenpferd, also deswegen bin ich immer noch sportlich aktiv. Ja, siehst auch noch fit aus. User Patti möchte gerne von dir wissen, wie du in Wolfsburg hängen geblieben bist oder auch warum. Was gefällt dir denn hier? Na gut, wir sind ja hierher gekommen 1995 mit meiner Familie und uns hat vor allen Dingen gefallen die Stadt, die hat sich entwickelt, ja, man ist dann mit der Stadt gewachsen. Als ich dann zurückgekommen bin aus Hamburg, waren dann noch andere Sachen da gewesen. Ja, für uns war wichtig gewesen, damit wir kurze Wege haben. Ja, kurze Wege sind in Wolfsburg wirklich die Beste, was man haben kann. Ja, man hat kurze Wege zur Arbeitsstelle, man hat kurze Wege dahin, kurze Wege dahin. Aber natürlich auch die Heimat, die bei mir in Berlin liegt, ja, ist auch ein kurzer Weg wieder, 2 Stunden, ja. Und wenn ich jetzt woanders leben würde, vielleicht in Hamburg oder vielleicht in Bremen oder woanders, ja, da wären die Wege relativ weit. Also deswegen bin ich hier geblieben und natürlich die Menschen. Also wir sind ja groß geworden jetzt hier in Wolfsburg, ja, wir sind aufgewachsen mit dem Verein. Ich bin 100% Vereinsmitglied, 100% Vereinstreu, und das ist für mich eine ganz wichtige Sache. User Ein Wolf möchte gerne wissen, ob du gerne mal in den Aufsichtsrat wechseln würdest, um da ein bisschen mehr sportliche Kompetenz reinzubringen. Ja, es sind alles solche Fragen, die man irgendwann gestellt bekommt. Ja, was wird Roy Pfleger irgendwann mal machen, was wird Roy Pfleger nicht machen? Zurzeit ist es so, damit ich ja die Fußballschule leite und dort eben versuche, dort die Entwicklung weiterzutreiben. Ja, wir haben jetzt fünf Jahre wirklich einen guten Job gemacht mit meinen Kollegen. Ja, wir sind ein paar Kollegen nur, die da jetzt überall Trainingscamps machen in der ganzen Region. Die ganze Region steht hinter dem VfL Wolfsburg, hinter der Fußballschule. Ja, sind viele Mannschaften oder viele Vereine, die sagen, okay, die Fußballschule macht einen guten Job. Ja, und zu meiner Person, gut, ich arbeite jetzt beim VfL Wolfsburg, habe schon viele Stationen beim VfL Wolfsburg durch, und ja, keiner weiß, was die nächsten Jahre, Jahrzehnte vielleicht bringen. Wer weiß, was alles passiert. Also kann keiner was sagen, wo man nicht hin wollte oder wo man hin will. Du bist ja auch noch jung, da kann viel passieren. Dein Fokus liegt ja momentan auch auf der Fußballschule, hast du ja selbst gesagt. Und User Kasper möchte gerne wissen, wie denn so der Arbeitsalltag bei dir da aussieht. Ja, zur Zeit ist so, damit wir, also wir haben immer in der Zeit, wo es dann ja im Oktober, ja, wo die Tage dann ein bisschen kürzer werden, wo wir dann eigentlich auch wenig Trainingscamps haben, da bietet man dann Fördertrainings an, ja, wir bereiten die Trainingscamps vor, also wir kommen dann früh morgens zur Arbeit, bereiten da organisatorisch die Trainingscamps vor, die dann im nächsten Jahr nicht stattfinden, ja. Wir haben viele organisatorische Sachen mit Trainingscamps im Ausland, ja, das heißt in China, in Mexiko, jetzt gehen wir nach Saragossa, nach Spanien, ja, am Wochenende, dort müssen wir viele, viele Sachen erledigen, dann hast du viele Sachen mit Einkleidung, ja, mit Trainingsmaterialien, alles sowas musst du organisieren, musst du vor Ort haben, wenn es dann im Sommer wieder weitergeht. Und im Sommer haben wir jetzt, letzten Sommer haben wir an die 30 Events gehabt, ja, und das wird sich sicherlich im nächsten Sommer nochmal steigern. Ja, weil eben die Fußballschule in aller Munde ist, ja, Fußballschule in der Region, nicht nur in Wolfsburg, sondern auch in Harzregion, oder wir waren jetzt auch unten in Lüneburg in der Ecke. Also wir sind schon in der Region relativ bekannt und machen dort in der Qualität gute Arbeit. Das heißt, damit wir versuchen, den Kindern, die bei uns sich anmelden, ja, mit qualitativ gute Training zu bieten, wie im NLZ, wie im Nachwuchsleistungszentrum, ja. Und dort ist natürlich die Obacht, damit wir alle Teilnehmer, die sich anmelden, ja, die Qualität einschätzen und sagen, okay, wer kann das mitleisten, wer kann das nicht leisten, und damit wir einfach von den Trainern her dort eine gute Arbeit für jedes Kind abliefern. Und wer nochmal genau gucken möchte, gibt so ein lustiges Video, ein Videoclip bei YouTube über den Trip jetzt nach Saragossa mit Roy Preger und auch Josua Gilavogi. Gerne mal reinklicken, wer das noch nicht gesehen hat. Ja, bei der letzten Frage, Roy, muss ich aber nochmal ernst werden. Und zwar ist unsere, ja, sozusagen Jubiläumssaison, 20 Jahre Bundesliga, Hand aufs Herz, Roy, wird es unsere letzte in der Liga sein? Nein, unsere zweite Saison wird nicht die letzte sein. Das wird eine der schwierigsten werden in der Vereinsgeschichte, weil wir gerade jetzt in so einer Phase kommen, ja, wo man jetzt alles auch tun muss, damit man die Grundlage auch gerade für eine starke Rückrunde legt, ja, damit man dort eben sagt, man hat dann noch die Möglichkeit, den Bock umzustoßen. Ist nichts verloren. Wir haben 6 Punkte, ja, wir sind sicherlich Drittletzter, ja, aber im Endeffekt andere Mannschaften waren auch schon Drittletzter, und ich glaube persönlich an die Mannschaft, ich glaube an jeden einzelnen Spieler, ich glaube an jeden einzelnen Spieler, der dort im Kader steht, ich glaube an viele Leute, die dort oben in der Lizenzabteilung das Sagen haben, und ich glaube natürlich auch an unseren Verein, an den VfL Wolfsburg und an die Geschäftsstellenangehörigen, die immer einen Schritt mehr gehen, ja, weil wir gerade extra mal gehen, die Geschäftsstellenangehörigen, die hier arbeiten bei uns, gehen immer einen Schritt mehr, ja, und klar, und deswegen erwarten wir das natürlich auch von unserer Mannschaft, damit die denn diesen Schritt mehr gehen und einfach sagen, okay, wir wollen jetzt den Bock umstoßen. Jawohl, was du sagst, wird gefälligst auch gemacht. Das war Roy Preger, einer unserer Aufstiegshelden von 1996-97. Ich danke dir für das Gespräch. Ja, schöne Grüße an alle. Bis dann. Ciao. Kurzpassspiel. Weltmeister Christoph Kramer ist angeblich mit Sexfotos erpresst worden. Spielt jetzt momentan im Gladbach, habe ich zuerst gedacht, oh, das ist ein heißes Pflaster, war ja damals mit Max Kruse offenbar auch schon so. Ja, war aber wohl zu Zeiten, als er noch in Leverkusen gespielt hat. Nichtsdestotrotz steht da dieser Fall jetzt irgendwie im Raum. Das Problem ist, Christoph Kramer kann sich nach dem Zusammenstoß an fast gar nichts erinnern. Unser Gegner in der Relegation, der VfB Stuttgart, ja, hat einen Derby-Sieg gelandet gegen Karlsruhe, und bei Stuttgart ist ja Kevin Großkreuz unter Vertrag, und der hat nach dem Derby-Sieg angekündigt, jetzt wird erstmal eine Woche gefeiert. Ja, die Stuttgarter Hoteliers haben schon mal vorgesorgt und in den Lobbys Fangnetze für Döner und Pinkelbecken installiert. Großkreuz Ex-Club Borussia Dortmund hat ja im Derby gegen Schalke nur 0-0 gespielt. Sind ja einige gefrustet gewesen. Ich fand, da gab es eine ganz interessante Statistik zu diesem Derby, nämlich jedes Mal, wenn der BVB gegen Schalke gewonnen, verloren oder unentschieden gespielt hat in der Bundesliga, wurde Schalke nicht deutscher Meister. Kombinationsspiel. Und das spiele ich mit Sven Metzger. Er ist Experte für den SC Freiburg und Moderator des dortigen Füchsle Talks. Und jetzt werden sich einige erinnern. Ja, letztes Jahr, da hat der Sven doch was zu Darmstadt 98 erzählt. Ja, das macht er beruflich, aber sein Herz hängt an dem SC Freiburg. Gell? Grüß dich, Sven. Hallo, schönen guten Tag. Ja, im Gegensatz zu uns läuft's ja bei euch ganz gut. Bist du eigentlich zufrieden bisher? Also wer mit 15 Punkten nach 9 Spielen nicht zufrieden ist in Freiburg, der sollte mal zum Arzt gehen. Das ist so eine Punktzahl, die man in Freiburg nach manchen Vorrunden nicht hatte. Insofern ist da bisher alles also optimal gelaufen ist es jetzt nicht unbedingt, wenn man die Spielverläufe sieht, aber es ist sehr, sehr gut gelaufen insgesamt. Sowohl spielerisch, fußballerisch, natürlich auch was die Punkteanzahl angeht, aber vor allem auch die Mannschaft hat eine sehr, sehr große Stabilität dieses Jahr und das gefällt sehr, sehr gut. Wer sind denn bei euch die Schlüsselfiguren oder kann man das gar nicht so festmachen und ist es dann doch die berühmte mannschaftliche Geschlossenheit? Die Schlüsselfiguren stehen draußen, weil Spieler kommen und gehen, aber der Verein bleibt, sagt man so schön. Das ist natürlich schon ein Punkt. Aber wenn du Schlüsselspieler rausgreifen willst, dann musst du natürlich Maximilian Philipp nennen, der in Freiburg nach 9 Spieltagen jetzt 5 Treffer hat. Das ist eine Quote, wie sie in Freiburg bisher nur ein gewisser Papi Stemba Cissé hatte in einer Saison. Und Vincenzo Grifo musste noch rausgreifen und für mich aber der Schlüsselspieler in Freiburg und von dem ich sagen würde, der spielt immer, egal wie er gerade in Form ist, ist Nicolas Höfler. Das ist einfach, der läuft sehr unterbeachtet durch, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, aber das ist der absolute Taktgeber im Spiel beim SC. Und wenn Höfler gut spielt, spielt der SC gut. Auf die Formel kann man das wirklich bringen. Ihr seid ja unglaublich heimstark, noch ungeschlagen, soweit ich das weiß, auch gegen namhaftere Gegner sozusagen bestanden. Wo zieht Freiburg denn die Heimstärke her? Die Mannschaft hat in der Bundesliga bisher jedes Heimspiel gewonnen. Dafür wurde im Pokal gegen Sandhausen im Elfmeterschießen verloren zu Hause. Ich lasse das zwar unkommentiert stehen. Nein, die Mannschaft hat zu Hause noch mal die Schippe mehr, finde ich immer wieder. Das ist in Freiburg aber schon viele Jahre so. Es ist ja auch vollkommen normal, dass du vor allem im Publikum nochmal anders spielst. Es ist ein besonderes Stadion. Die Stimmung in Freiburg, die ich vor 15 Jahren erlebt habe, hat mit der heute gar nichts mehr zu tun. Das ist teilweise, also es war früher ziemlich müde da. Sagen wir es mal vorsichtig. Das war nicht so besonders aufregend in Freiburg. Und mittlerweile ist das bei Heimspielen ein echter Hexenkessel. Also teilweise zum Spiel, da fliegt das Dach weg. Und das hat sich, das trägt natürlich schon nochmal dazu bei, so die extra Prozente rauszuholen. Die Mannschaft tritt ein Stück weit noch entschlossener auf als auch auswärts, noch ein Stück weit mutiger, auch fußballerisch. Und das merkt man einfach. Und das sind dann schon nochmal so ein paar, das ist gar nicht so viel gegenüber dem, was sich auswärts ändert. Dann kommt teilweise noch das Spielglück dazu. Man hat zu Hause in den Spielen selten lange geführt, aber die Spiele gewonnen. Also es gibt, Freiburg ist glaube ich die Mannschaft, die mit am wenigsten an Führungsminuten bisher hatte in dieser Saison, was und dann aber im Verhältnis sehr, sehr gut gepunktet hat. Ja, das sind so, also ich kann es schwer beschreiben, aber es ist natürlich auch ein besonderer Platz. Die spielen ja immer noch mal Sondergenehmigungen. Das ist für die Gastmannschaften einfach nicht schön, nach Freiburg zu kommen, fußballerisch. Weil es auch eine Mannschaft ist, die dir 90 Minuten die jeden Weg geht, die dir einfach auf den Füßen steht und die einfach ja den Spaß am Spielen nimmt. Das ist einfach eklig, gegen diesen SC zu spielen. Jetzt hast du ja schon gesagt, die entscheidenden Figuren stehen ja bei euch draußen. Meinst damit sicherlich auch Trainer Christian Streich. Jetzt ist er ein Typ, der unwahrscheinlich polarisiert, auch auffällig ist und so weiter, unkonventionell. Was ist er für ein Typ? Was hast du für einen Eindruck? Und was gibt er auch der Mannschaft an Leistung, also an seiner Leistung letztendlich mit? Ich komme jetzt ein bisschen in Gossip. Ich werde aber keinen Namen nennen. Eine Kollegin von mir hat die Tage einen Freiburger Ex-Profi getroffen, der noch bei einem anderen Verein aktiv ist, auf einer Hochzeit und fragte ihn mal so nach seinen Erfahrungen mit Trainern und der spielt jetzt seit einigen Jahren nicht mehr in Freiburg und meinte, Streich sei der beste Trainer seiner Karriere gewesen. Zum einen, was die Spielidee angeht, was die Vermittlung angeht, aber auch was das Einfühlungsvermögen angeht, das er seinen Spielern gegenüber an den Tag legt und wie er mit ihnen umgeht. Und wenn das ein Spieler sagt, der einige Jahre nicht mehr in Freiburg ist, dann ist das, glaube ich, das höchste Kompliment, was man geben kann. Und Streich ist jemand, ja, der hat ein Lehramtsstudium abgeschlossen, bevor er in Fußball ging. Der hat lange Jahre im Jugendfußball gearbeitet. Und ich glaube, das ist im Umgang mit der Mannschaft schon nochmal ein Faktor, der eine Rolle spielt. Dass er, ich will nicht sagen, diese väterliche Rolle einnimmt, aber auch eine begleitende Rolle einnimmt. Und Streich ist ein Heiliger in Freiburg. Ich suche immer noch die eine Stimme, die nach dem Abstieg gefordert hätte, dass es der falsche Trainer ist und er gehen muss. Die habe ich bisher nicht gefunden. Ich glaube, es gibt keinen Verein in Deutschland, wo ein Trainer so über allem steht. Also was die Kritik von außen angeht und nicht wegen der Person oder so, sondern weil man einfach ja im Verein und im Umfeld und ich kenne keinen, der nicht von der Arbeit überzeugt ist, die dort geleistet wird, weil man einfach sieht, ja, wie kontinuierlich gut dort gearbeitet wird. Beispiele: Streich hat die Mannschaft damals auf dem 18. Tabellenplatz übernommen. Man ging davon aus, dass der Klassenerhalt nicht mehr zu schaffen sein wird. Dann legt die Mannschaft eine Rückrunde damals hin. Ich glaube, 28 Punkte wurden geholt als Tabellen-18. Mit einem Umbruch und vielen jungen Spielern, die danach kamen. Es ging mit Freiburg nach Europa. Die Bilanz ist unglaublich gut, und dass ein Abstieg mal sein kann in Freiburg. Und wenn du siehst, wie souverän dann der Wiederaufstieg geschafft wurde, Grüße nach Stuttgart und Hannover an der Stelle, spricht einfach für sich, was da, wie da gearbeitet wird, auch mit welcher Ruhe und Souveränität dort gearbeitet wird. Das ist einfach beeindruckend. Also ich kenne keinen, der das anders sieht im Umfeld. Jetzt ist ja erstaunlicherweise Klassenkampf eher bei uns angesagt in dieser Saison. Wie nimmst du das aus der Entfernung wahr, die Entwicklung des VfL Wolfsburg? Ist das irgendwie, was man in zwei Sätzen zusammenfassen kann? Schwierig aus der Entfernung wahrzunehmen. Also mein Eindruck ist einfach, dass du viele Spieler hast, oder das ist zumindest der Eindruck, der vermittelt wird, ja, für die das einfach nur eine Zwischenstation ist. Also die das sozusagen entweder als Sprungbrett nach oben dann sehen oder maximal so ein, zwei Jahre bleiben, wenn es dann nicht läuft, dann läuft es eben nicht. Und ja, diese Haltung, dann mehr zu machen, fällt ein Stück weit weg. Und das ist so was, wo ich immer denke, geh noch mal den Schritt extra. Und wenn's weh tut, noch mal in der 80. noch mal ein Stück weit mehr. Das wird auch eine ganz schwierige Phase, weil weil die Mannschaft, mein Eindruck ist, es gibt so Vereine, nehmen wir mal Darmstadt, auch Ingolstadt wollte ja zwei Punkte haben, Augsburg. Es gibt so Vereine, bei denen ist vom ersten Spieltag an klar, alles über Platz 16 ist gut. Punkt. Und das ist in Wolfsburg, glaube ich, im Denken überhaupt nicht verankert. Und ich frage mich auch, wann das sozusagen, also das wird lange brauchen, bis es irgendwann mal ankommt. Und du kannst ja nur hoffen, dass es nicht zu spät ist, wenn die Mannschaft immer noch dort stehen sollte. Weil der Kader hat natürlich jede Menge Qualität und jede Menge Potenzial. Aber wenn es nicht auf den Platz gebracht wird, das hat schon anderen Vereinen gebrochen über Dauer. Aber der Eindruck von außen ist, dass das kein Verein ist. Ich nehme immer so einen Profi wie Marcel Schäfer da als Positivbeispiel heraus. Keine Ahnung, wie viele Jahre der jetzt schon in Wolfsburg ist, der ja auch einen Anschlussvertrag bekommen hat. Das ist so mein Positivbeispiel für Wolfsburg. Aber natürlich ist so eine Nummer wie die von Draxler so, ey, ich bin ein Jahr da und dann will ich weg, ein Schürrle, der nie angekommen ist. Du kannst diese Reihe durchgehen. Das ist einfach, du hast das Gefühl, dass da gehen Spieler hin, weil sie einen guten Vertrag haben, aber sportlich ist es eher so ein Sprungbrett. Und das ist auf Dauer, wird das ein Verein ja nicht tragen können. Also wird, weil du brauchst auch ein Maß an Identifikation mit dem Verein. Beispiel in Freiburg war nach dem Aufstieg, dass innerhalb der Mannschaft die Aussage, solange kein Mega-Angebot kommt, hätte ja sein können, dass Leverkusen Chalanoglu verkauft und auf den Grifo will und dann entsprechend ein Angebot kommt. Solange kein Mega-Angebot kommt, will die Mannschaft zusammenbleiben und es wird keiner gehen, weil sie gemeinsam, nachdem sie den Aufstieg erreicht haben, das erste Jahr Bundesliga gemeinsam spielen wollen. Ich kann mir so eine Aussage in Wolfsburg schwierig vorstellen. Ja, so eine Aussage in der Tat können wir uns momentan sehr, sehr schwierig vorstellen. Deswegen gibt es ja auch jede Menge Ärger auch im Umfeld. Konkret aufs Spiel bezogen am Samstag, womit rechnest du denn? Der VfL hat sich ja den Slogan, die Extra Mile sozusagen gegeben in dieser Saison. Nach deinen Ausführungen wird die aber eher von Freiburg gelaufen werden sozusagen. Was glaubst du denn, was kommt da für ein Spiel auf uns zu am Samstag? Ich beschreibe die Heimspiele vom SC mittlerweile immer mit dem Wort Abnutzungskampf. Das hat einerseits ja schon fußballerische Qualität, wenn sie denn dürfen. Das Problem ist, in der Bundesliga darfst du nicht mehr so viel Fußball spielen wie in der zweiten Liga. Außer es kommt Gladbach am ersten Spieltag mit einer Abwehr, wo du einfach die Räume hast. Ansonsten ist jedes Heimspiel bisher, sei es gegen Frankfurt, den HSV oder gegen Mainz, gegen Augsburg, das sind alles sehr enge Spiele. Wobei der SC da wenig zulässt in den Spielen, erfahrungsgemäß. Aber es ist 90 Minuten Abnutzungskampf. Und da sehe ich momentan den SC doch klar im Vorteil gegenüber Wolfsburg aufgrund der genannten Faktoren. Also ich glaube nicht, dass das Freiburger Heimspiel ist, sind selten tolle Fußballerlebnisse. Bundesliga ist ja sowieso die Anzahl von Spielen, wo man heute noch schwärmt von der Vorrunde. Ich komme auf keine Ahnung, wie viele gerade. Also mir fällt jetzt auf Anhieb noch nicht mal eins ein. Muss ich sagen, das war fantastischer Fußball von beiden Mannschaften. Und so wird es auch so ein Spiel werden am Samstag, wo es darum geht. Entscheidend wird so eine Frage immer sein, wer geht wann ins Berg, wer macht man das erste Tor, wie sind die Köpfe, wie ist der Spielverlauf. Also wenn sowas passiert wie in Darmstadt, wo du eben nach der VfL nach 30 Minuten in Unterzahl ist und dann noch der Freistoß und Ben Hatira reingeht, das gibt natürlich nochmal alles. Insofern einfach muss man abwarten. Aber ich erwarte schon, dass der SC auch wieder am Samstag, wie ich so schön gesagt habe, eklig zu spielen ist. Also gegen Freiburg spielt wirklich, glaube ich, keiner gern dieses Jahr und schon gar nicht in Freiburg. Und wie geht's aus? Ich glaube an den Sieg vom SC. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Es gab mal eine Saison, da hat Freiburg unter Finke abgestiegen. Ich greife jetzt mal ganz tief in die Erinnerungskiste und hat im ganzen Jahr nur 3 Siege geholt und 2 davon waren gegen den VfL. Deswegen war es eigentlich, dachte ich, lange Jahre Lieblingsgegner. Das hat sich aber, glaube ich, in den letzten Jahren dann doch etwas gedreht. Ich glaube an 2-0 für den SC. Ja, das wäre dann sehr deutlich und würde unsere Situation noch deutlicher verschlimmern, würde ich sagen. Das war Sven Metzger vom SC Freiburg Füchseltalk. Danke fürs Gespräch. Gerne, danke. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. 2 Eintracht Braunschweig-Fans reinigen ein Schrotgewehr und sind da so am Putzen. Auf einmal geht das Gewehr los und der eine schießt dem anderen sozusagen den Kopf weg. Und dann sagt der Schütze, guck nicht so, ich hab mich auch erschrocken. Beenden möchte ich die heutige Ausgabe des Wölferadios noch mit einem kleinen kurzen Hinweis. Und zwar heute Abend, 3. November, 18 Uhr, in der VfL-Gaststätte, in der VfL-Klause am Elsterweg. Da findet der 3. Stammtisch der offiziellen Fanclubs statt. Wie gesagt, 18 Uhr. Fanbetreuung freut sich auf den Austausch und dass man so ein bisschen auch mal außer der Reihe nochmal zusammenkommt. Also wer hingehen möchte, ist herzlich eingeladen. Gestern Abend hat die Bild-Zeitung noch vermeldet, dass der VfL Wolfsburg und Klaus Allofs nicht mehr mit dem Berater Giacomo Petrolito zusammenarbeiten möchten. Da gab es ja einige unschöne Schlagzeilen in der Vergangenheit. Jetzt hat man da offensichtlich auch an dieser Stelle die Reißleine gezogen, um da so ein bisschen, ja sozusagen zumindest mal diese Baustelle zu schließen. Ist natürlich wünschenswert, wenn solche Schlagzeilen künftig nicht die Geschicke des VfL bestimmen, sondern vielleicht auch mal wieder ein Sieg und vielleicht auch schon am Samstag gegen den SC Freiburg. Schwer genug wird's und ich hoffe, dass ja alle Sachen gefruchtet haben, die angestrengt worden sind und dass die Mannschaft gut trainiert hat und ja, was Zählbares mitbringt, denn um nichts anderes geht es. Das habe ich ja eingangs der Sendung auch schon gesagt. Ja, ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Ich danke dem Sönke, ich danke dem Wolfgang und ich danke dem Sebastian für die inhaltliche Unterstützung und ja, hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ach nee, nächste Woche ist Länderspielpause. Na, muss ich mal überlegen, ob ich da nochmal Wölferadio raushaue. Ansonsten vor dem Spiel gegen Schalke. Wenn ihr was auf dem Herzen habt, schreibt mir natürlich gerne auch ein bisschen häufiger als beim letzten Mal. Da stand nicht so viel drunter unter dem Podcast, jedenfalls im Wolfsblog. Gerne ein paar Anregungen, Feedback, kann ich alles gut gebrauchen, denn für euch mache ich das ja letztendlich auch. Und das wollen wir so halten, dass wir dann auch uns hier entsprechend weiterentwickeln im Wölferadio. Das wäre ganz schön. Und ja, ansonsten sage ich ja immer, ne, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke. Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, dass wir ewig so sein.